Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist unsere Sendung wieder offen, ganz offen für alle eure Themen. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und sofort geht es los mit der ersten Anruferin. Die erste Anruferin heißt Silvia und die ist 38. Guten Morgen, Silvia. Guten Morgen. Guten Morgen. Domian. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Es geht um das Thema Sex. Nur umgekehrt, nicht so wie gestern, sondern umgekehrt. Also gestern hatten wir das Thema Leben ohne Sex und umgekehrt heißt Leben mit Sex. Dass ich eben ohne Sex überhaupt nicht überleben könnte. Ah. Das heißt, du bist eine sehr sexintensiv lebende Frau. Ja, kann man so. Kann man so aufpassen. Sagen. Ja, wie oft hast du denn Sex? Also wenn es nach mir ginge, hätte ich mindestens jeden Tag einmal Sex. Ja. Aber ich habe seit einem Jahr keinen festen Partner mehr. Ja. Und dann gestaltet sich die ganze Sache natürlich schwierig. Ja. Gerade wenn man solche Wünsche hat wie ich. Was für Wünsche sind das? Sind das spezielle Wünsche? Nein, das sind keine speziellen Wünsche, wie zum Beispiel, was es da alles so gibt, Sadomaso oder sowas. Nein, sowas überhaupt nicht. Du bist ganz normal. Sondern ganz normal, nur es ist so, dass heutzutage die meisten Männer nicht mehr fit und sportlich sind. Und was sind die? Nicht fit? Fit nicht und so fit, nee, die meisten sind nicht mehr so fit und so sportlich, wie ich das auch nicht bräuchte. Ah ja. Und viele werfen auch eine Pille ein, bevor sie sich mit mir versuchen. Ehrlich? An mir versuchen, sozusagen. Bist du den Jungs auf die Schliche gekommen, dass die sich ein Pillchen eingeworfen haben? Ja, ich habe das von so mitgekriegt. Ach so. Ich meine, ist ja nicht schlimm, wenn dann was Gutes bei rauskommt. Ja, ja. Beschwere ich mich ja auch nicht. Natürlich, ja, ja. Du sagtest, du hattest schon Beziehungen in deinem Leben. Ja, also ich bin verheiratet und lebe getrennt. Mhm. Wie lange warst du verheiratet? Ich bin ja noch verheiratet. Ja, okay, also wie lange habt ihr zusammen seit etwas über 20 bin ich verheiratet. Ach so, so lange. Mhm. Und während ihr zusammen wart, bist du da deinem Mann treu gewesen? Zuerst ja, und dann hat mein Mann halt von selber festgestellt, dass wir einfach inkompatibel sind, und zwar sexuell inkompatibel. Weil du viel mehr wolltest als er? Nein, weil er hat das dann irgendwie, ich habe das gar nicht gesagt, aber er hat es dann immer gesehen, dass mir die Tränen in den Augen standen, und dann hat er gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Dann hat er mich darauf angesprochen, dann habe ich dann gesagt, wieso und weshalb, und dann... Ja, was hast du gesagt? Wieso standen die Tränen? Ich habe gesagt, dass es so ist, also weil er auch ein sehr zärtlicher Mann ist, und als wenn man irgendwo ist, in Kanada, wo ganz viele Wälder sind, als wenn man da einen Waldbrand entfacht und ihn da nicht löschen kann, wenn man da noch... Also weil ich eigentlich immer... Also warum hast du geweint? Er hat gefragt, warum weinst du? Was hast du geantwortet? Ja, ich habe nicht direkt geweint, aber ich hatte Tränen in den Augen. Du kamst ja nicht an mit Kanada und dem Waldbrand, sondern du hast irgendwas gesagt. Weil ich nicht genug Sex von dir kriege, oder? Nein, ich hab gesagt, weil es nicht stark genug ist für mich. Weil es nicht stark genug ist? Mhm. Was heißt das? Nicht häufig genug, oder was? Nicht häufig genug nicht, nein, einfach von der... Intensität her. Von der Stärke her. Also ich brauche also eine bestimmte Ausdauer des Mannes, ist klar. Also du brauchst... In dem Fall nicht das Problem gewesen, sondern das Problem war auch die Größe des Penis. Ah, jetzt kommen wir der Sache auf den Grund. Da haben wir jetzt aber lange für gebraucht. Wir waren erstmal in den kanadischen Wäldern. Also der Penis von deinem Mann war zu klein für dich. Ja. So, wie groß war er denn? 13 Zentimeter. 13 Zentimeter erigiert. Ja. Ja, ist natürlich nicht so der Hammer. Aber auch nicht so ganz schlimm. Ist der zweitkleinste, den ich jemals gesehen habe. Also. Aber ist dann nicht so. Hast du ihm das denn gesagt? Pass mal auf, deinen. Nein, würde ich niemals tun. Du hast um den heißen Brei herumgeredet? Das war so. Er hat mir oft früher Vorwürfe gemacht. Manchmal, wenn er schlechte Laune hat, hat er gesagt, ja, das liegt an mir, weil bei mir wäre das alles zu groß und so weiter und ich wäre zu leicht erregbar und so weiter. Hm. Und dann, ich habe da auch nichts zu gesagt, und dann hat er das dann bestimmt, dass wir das anders machen, jeder soll sein Ding machen, sexuell gesehen. Das haben wir dann auch so gemacht. Ach so. Und dann hat er auch Erfahrungen mit anderen Frauen noch gesammelt und so weiter. Und dann hat er irgendwann, kam er zu mir und hat gesagt, das war ein Irrtum von mir, das lag nicht an dir und bei dir ist auch nicht zu groß. Bei, okay. bei mir ist nur okay. eigentlich zu klein. Also, so hat er das also selber gesagt. Ihr habt dann sozusagen eine offene Ehe zum Schluss geführt. Wie viel Männer hattest du in deinem jungen Leben von 38 Jahren denn schon? Kann ich nicht sagen, ich habe sie nicht gezählt. Ach komm, das macht doch jeder. Jeder erzählt doch mal. Nee, ich nicht, weil es einfach so viele sind. Ehrlich? Das heißt, die Zahl 100 ist überschritten? Weit überschritten. Wenn wir nicht sogar über 200 sprechen. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist jenseits von dem, wo ein normaler Deutscher darüber nachdenkt. Ja. Also bist du eine Nymphomanin? Ja, aber angeblich laut modernem Lexikon gibt es diesen Ausdruck ja nicht mehr. Es gibt ja keine Nymphomanin. Ja. Das hat man ja früher gesagt, zur Zeit der Hexenverbrennung. Da stammt das aus dem Mittelalter. Habe ich mich ein bisschen... Oh ja, entschuldige, ich wollte dich nicht beleidigen. Nein, es ist eigentlich gar keine Beleidigung. Nur also nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es keine Nymphomanin, sondern es gibt nur Leute, die mehr sexuelles Verlangen haben und Leute, die weniger haben. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, es ist eine Sucht, ich bin sexsüchtig? Nein, das würde ich nicht sagen, weil wenn ich den richtigen Mann habe, der ist nur schwer zu finden, aber ich habe ihn ja schon mal gefunden. Wenn ich einen richtigen Mann habe, dann bin ich absolut treu und dann würde ich auch nie fremd gehen. Du hast ihn schon mal gefunden, dann meinst du deinen Ehemann mit? Nein. Ach, der danach kam? Der danach kam. Ich hatte 9 Jahre einen festen Partner. Seit wie lange jetzt? 9 Jahre lang, aber jetzt seit einem Jahr sind wir nicht mehr zusammen. Aha. Und davon hatten wir 6 bis 7 Jahre lang jeden Tag eine Stunde Sex, und zwar den Sex so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und jetzt, wie ich auch glücklich damit war. Jetzt bist du getrennt. Was heißt das? Gehst du viel allein auf die Rolle, um so One-Night-Stands zu haben? Ja, das ist natürlich, das tue ich auch schon mal, aber es kommt natürlich, ist immer so, wenn man sich den schönsten Mann aussucht, dann hat er natürlich nicht das in der Hose, was ich brauche. Das ist grundsätzlich, das habe ich schon mit einer Freundin drum gewettet, das ist grundsätzlich so. Also das ist schon ein großes Kriterium für dich. Der Penis des Mannes muss eine bestimmte Größe haben. Ich weiß sogar genau, wie lang er sein muss, wie groß er sein muss. Er muss also mindestens 18 cm lang sein. Achso. Und dementsprechend auch nicht so ganz dünn. Ne? Aha, also da kann der Typ noch so nett sein. Wenn der nur auf 15 kommt, ist der für dich nicht interessant. Ja, er kann mich nicht befriedigen. Das ist einfach, vielleicht wollte man eine Freundschaft haben, aber Sex brauchst du mit dem Ganzen zu versuchen dann. Gibst du Kontaktanzeigen auf? Ja, ich schreibe schon mal auf welche. Ich habe auch schon mal eine aufgegeben. Oder im Netz, ja? Schreibst du dann rein, Mindestgröße 18 cm? Das kann ich leider nicht, weil es gab mal so eine Zeitung für Kleinanzeigen, die gibt es leider jetzt hier nicht mehr, wo ich wohne. Hm. Die hat irgendwie wahrscheinlich pleite gemacht. Da hätte ich das schreiben können, aber in der normalen Tageszeitung kann man das nicht reinschreiben. Kann man das nicht reinschreiben. Nein, natürlich nicht. Also habe ich ein ganz großes Problem, weil ich kann, wenn ich privat jemanden kennenlerne, mich einfach fragen, ja, wie viel Zentimeter hast du denn? Mhm. Unmöglich. Und ich kann es auch nicht in die Zeitung schreiben, also habe ich da ein riesen Problem. Naja, gut, in die Zeitung kannst du es nicht schreiben, aber im Internet kann man das ja schreiben. Ja, ich habe auch leider keinen Internet. Ach so, dann geht das nicht. Es passiert nicht so viel zurzeit, also viel zu wenig für deine Verhältnisse. Das heißt, du musst selbst Hand anlegen. Ach ja, das tue ich äußerst selten, weil das bringt mir ja nichts. Ach so, das ich ist kann, nicht... Ich kann mich ja vielleicht selber stoßen. Ich habe ja nichts dazu. du hast nichts dazu? Nein. Kann Frau sich ja besorgen, aber egal. Nein, ich kann das auch erklären, wieso das nicht funktioniert. Natürlich kann man sich ein Dildo besorgen, aber bei mir ist das so, wenn der Mann anfängt zu stoßen, dann falle ich in so eine Art Trance. Nicht die gleiche Trance wie beim Hypnotisieren, aber es ist so eine Art Trance. Ach so. Das heißt, ich bin dann nach einigen guten Stößen so ein bisschen weggetreten. Okay, komm. Und ich könnte das dann nicht weitermachen. Okay, das ist eine schöne Formulierung. Wenn der Hahn anfängt zu stoßen. Ja. Wenn der Mann. Ach, der Mann, ich habe Hahn verstanden. Nein, die Verbindung ist etwas schlecht. Der Entschuldigung, Mann. Ja, was ich schon wieder verstehe. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, also Silvia, was wünschen wir dir? Wir wünschen dir einen Mann mit einem großen Gemächt. Ne, glaube ich, sagte man früher dafür. Und den du dann zudem auch noch lieben kannst. Das ist ja nur das reicht dann auch nicht aus. Das beides zusammen wäre das Optimale. Genau. Merkst du denn, du bist jetzt 38, ist ja natürlich blutjung, aber dennoch die Frage, merkst du, dass es so ein bisschen weniger wird gegenüber von vor 10 Jahren? Nein, es ist nicht weniger geworden. am Anfang, als ich meinen Mann kennengelernt habe, um 20 herum, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Da sagte er nämlich, du bist jetzt schon mit 20, so wie andere Frauen mit 35 erst werden. Ach so. So, und da habe ich gedacht, hoffentlich wird das bloß nicht schlimmer. Und dann ist es mit 25, 27 dann noch schlimmer geworden, also stärker geworden. Und bis jetzt habe ich noch keine Anzeichen gemerkt, dass es schwächer wird. Dann hast du den Zenit vielleicht noch gar nicht überschritten. Wer weiß. Ja, wer weiß. Das wird so sein, ja. Silvia, alles Gute wünsche ich dir. Einen netten Karl, der deine Bedürfnisse erfüllt, wünsche ich dir wirklich. Ja, vielleicht habe ich schon Glück. Ja, alles gut. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. So, weiter geht's mit Christian und der ist 35. Guten Morgen, Christian. Ja, hallo Jürgen. Hallo Christian. erstmal Hut ab, deine Sendung verfolge schon ja mehrere Jahre. Ja. Finde ich gut, was du da leistest. Dankeschön, sehr nett. Ja, nun habe ich mal ein Problem. Erzähl. Ich bräuchte mal eine unabhängige Meinung. Und zwar, ich bin mit meiner Freundin 10 Jahre, oder ich kenne sie 10 Jahre. Mhm. Wir sind 5,5 Jahre zusammen, nachdem sie mir hinterhergelaufen ist. Ganz ehrlich, ich liebe diese Frau. Ich habe gedacht, es ist ja die große Liebe, die Frau meines Lebens. Mhm. Wollte in diesem Jahr einen Heiratsantrag machen. Mhm. Ist nun nicht mehr so, kommt auch nicht mehr so. Es ist so, dass ich per Zufall rausbekommen habe, dass sie mich seit einem Dreivierteljahr mit einem Arbeitskollegen betrügt und auch noch Gefühle dranhängen. Wie hast du das rausbekommen? Ich habe mich nachts ins Bett gehauen. Sie geht früher als ich ins Bett, weil sie früher aufsteht. Ja, ich habe mich ins Bett gepackt, auf ihrem Kopf oder auf meinem Kopfkissen lag ihr Handy. Ich habe es nachts nicht gesehen. Ich bin mit dem Kopf drauf. Es ging an und es war eine SMS vom Arbeitskollegen. Ich denke, oh Gott, sie hat auch Nachtbereitschaft. Kann was passiert sein? Wechsel nicht, guck's mal schnell nach. Hm. Habe ich vorher noch nie gemacht. Wirklich? Ganz ehrlich jetzt? Hast du wirklich gedacht, das ist was Ernstes auf der Arbeit? Ich gucke mal schnell nach. Okay. Hm. Hand aufs Herz. Ja. Und was stand drin? Ja, dran stand halt, zweifle niemals an meiner Liebe oder Loyalität, mein Hase, und wir schaffen das und so weiter. Oje. Das ist ja eine Szene, du liegst da im Bett und das Handy liegt auch im Bett und das ist ja unfassbar. Ich habe sie liegen lassen, weil ich wusste, sie muss morgens früh raus, habe das erstmal geschluckt, nächsten Tag wollte ich sie abends drauf ansprechen, sie haben mich mit das angerufen. Aber die hat auch gesehen, dass du das gesehen hast schon. Nee, hatte sie wahrscheinlich nicht. Hm. Weiß ich nicht. Hm. Naja, jedenfalls hatte sie mich darauf angesprochen, ich habe das mir das am Telefon gesagt, danach war sie verschollen. Erst bei einer Freundin, danach bei ihrer Mutter. 3 Tage lang saß ich hier im Ungewissen. Hm. Hat mir natürlich dolsten Sachen ausgemalt. Ja. Jedenfalls, als ich ihr dann die Pistole auf die Brust gesetzt habe und gesagt habe, pass mal auf, wo bist du jetzt? Du schaffst es in 10 Minuten, du bist spätestens in einer halben Stunde hier, wenn dir das irgendwie wichtig ist. Mhm. Sie war hier, hat mir einen vorgejault, tut ihr alles leid, größter Fehler des Lebens, sie will eine Beziehung mit mir, sie will eine Zukunft mit mir, sie liebt mich und so weiter. Ja. Waren jetzt im Nachhinein, das war vor 5 Wochen, nachdem wir mehrmals gesprochen haben, Was hat sie denn gesagt, wie sich die Sache überhaupt entwickelt hat mit dem anderen und warum? Nee, er hat ihr irgendwann gesagt, dass er sich in sie verliebt hat und dann war das so. Und dann hat sie sich darauf eingelassen. Richtig. Und sie hat keine Gefühle zu ihm, hat sie dir zu dem Zeitpunkt gesagt oder wie? Hatte sie mir nicht gesagt, aber ich habe gesehen, dass sie es geschrieben hat. Sie hat mir sowieso recht wenig gesagt. Ja. So, wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, Stand der Dinge heute ist, dass ich heute immer noch misstrauisch war und heute war ich echt mal, Schwein und habe ihr Mailpostfach gehackt. Hm. Ich kenne ihr Passwort, von daher, und da waren halt wieder etliche Mails drin. Ich war am Wochenende auf dem Junggesellenabschied, das Wochenende hat sie mit ihm verbracht. Es war toll, die lieben sich, haben sie sich gegenseitig geschrieben. Die haben das Wochenende verbracht und was hat sie dir gesagt, wo sie ist? Sie ist zu Hause oder arbeiten. Hm. Ich hatte ihr nach dem ersten Mal gesagt, pass mal auf, meine Liebe, einmal macht man sowas mit mir, dann nicht mehr. Mhm. Weil ich dich liebe, würde ich dir das verzeihen. Mhm. So, oder jetzt hast du zumindest versuchen. Okay, jetzt hast du in dem Fach geschnüffelt, du hast es sogar gehackt. Ja. Was natürlich naja, auch. Ja, ich kenne das Passwort. Naja, okay, aber es ist auch was ja krasses, müssen wir auch gar nicht weiter drüber reden, aber nun weißt du etwas, das kannst du auch nicht aus deinem Kopf heraus richtig wieder löschen. Hast du sie darauf angesprochen? Ich habe erstmal diese Mails alle genommen und habe sie ihr weitergeleitet. Und einfach nur mit dem Passus, kennst du ja. Also genau. Ihr weitergeleitet? Das war doch ihr Mailfach. Ja, ja, aber sie hat ja noch ein weiteres. Ach so. Mhm. Das auf der Arbeit. Mhm. So, dann habe ich es einfach mal weitergeleitet. Ja, und? Was? Da muss sie doch reagiert haben. Nö, erstmal nicht. Hat sie denn bis jetzt reagiert? Ja, bis jetzt hat sie reagiert, nachdem ich mehrmals versucht habe, sie zu erreichen. Sie sich hat verleugnen lassen. Ist jetzt so, dass sie mir eine Mail geschrieben hat, nachdem sie natürlich fragte, und hast denn deine Sachen schon gepackt oder was? Ich sag, nö, ich habe deine gepackt. Was sagt sie denn? Ja, sie sagt, oder sie schreibt erstmal und sagte mir dann nachher auch im Nachhinein nochmal am Telefon, sie will heute erstmal, ja, eine Nacht alleine sein. Also sie sagt im Klartext nix. Richtig, wie immer. Was empfindest du denn für die Frau? Ich liebe sie. Ist so, das wäre, ganz ehrlich, ich hätte in diesem Jahr einen Heiratsantrag gemacht, das wäre die Frau, ich sage, das ist ja nun, die ist es. Okay, sie scheint es aber vielleicht nicht zu sein, weil sie offensichtlich andere Interessen hat. Da ist jemand anderes, den sie doch vielleicht liebt oder verliebt ist oder zumindest sehr interessiert ist. Richtig. Und das ja schon eine ganze Weile. Ja. Mhm. So, und ihr geht euch aus dem Weg und ihr redet nicht richtig miteinander. Du musst erstmal das. Ich würde gerne. Naja, ich merke schon, aber sie will nicht. Ich habe ihr auch gesagt, Mensch, wenn es dir wichtig wäre, dann würdest du deinem Arbeitgeber sagen, pass mal auf, hier Notfall, Familie, sonst was, im Himmel ist Jahrmarkt, ich habe was zu klären, tschüss. Wann kommt sie denn von der Arbeit nach Hause? Ja, normalerweise so gegen 18 Uhr. Ja, auch heute wäre sie um 18 Uhr gekommen. Ja, nur sie hatte mir ja vorhin eine Mail geschrieben, danach habe ich geschrieben, nimmt sie uns die letzte Möglichkeit irgendwo vernünftig. Warum ist sie denn nicht gekommen? Weiß ich nicht. Wo ist sie denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bei ihm im Hotel, bei einer Freundin, bei ihrer Mutter, ich weiß es nicht. Und du sitzt zu Hause? Ich, naja, laufe hier durch die Wohnung, ne? Das klingt nicht gut. Nee. Das klingt wirklich nicht gut und es scheint so, als würde sie sich erstmal so rauswinden wollen und so ein bisschen taktieren, vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen wollen. Ja. Aber das ist natürlich kein Zustand, wenn man fünfeinhalb Jahre zusammen ist und Pläne hatte für die Zukunft, kann man so nicht miteinander umgehen. Vor allen Dingen, sie hat mit mir noch in der Zeit, wo sie mit ihm zusammen war, Zukunftspläne geschmiedet. Ja. Krass, ja, furchtbar, ist sehr verletzend. Ich kann dir nur raten, dass du, sobald sie auftaucht, sie wirklich massiv unter Druck setzt und ihr und erzwingst, dass sie sagt, was los ist. Mhm. Also nur dann kommt wieder sowas, sie sitzt da und sagt, ich kann darüber nicht reden. Doch, dann kann die zarte Prinzessin kann da schon drüber reden. Die Fragen sind ganz einfach. Was empfindest du für den Typ? Wie lange bist du mit dem Typ zusammen? Was empfindest du für mich? Drei Fragen. Habe ich schon gemacht. Und darüber kann sie nicht sprechen? Doch, hat sie. So, was empfindet sie für den Typ? Also sie ist mit dem Typen dreiviertel Jahr zusammen. Ja, dreiviertel Jahr. Oder hat mit dem dreiviertel Jahr was? Was empfindet sie für ihn? Sie hat Gefühle für ihn. Welche konntest du mir nicht sagen? Okay, offensichtlich sind da Gefühle. Dreiviertel Jahr, was empfindet sie für dich? Und sagt mir im gleichen Atemzug, sie liebt mich. Okay, das sind natürlich immer so die Sprüche, die einen wahnsinnig machen können. Ne? Ja, richtig. Finde ich auch. Dieses Gequatsche, ich liebe euch beide. Ja. Das würde mich auch wahnsinnig provozieren an der Stelle. Ja, also es gibt da so tolle Sprüche, sage ich jetzt mal, wie, wenn man liebt, wird Fremdgehen uninteressant. Wenn die nicht bald eine Stellung bezieht, würde ich an deiner Stelle wirklich da Konsequenzen ziehen. Ja. Aber auch so, dass sie das ernst nimmt. Nicht nur androhen und dann nicht machen. Nee, ich habe sie ja schon nach dem ersten Mal gesagt, pass mal auf, machst du sowas nochmal mit mir, bin ich weg. Mhm. Siehst du mich nie wieder, mit allen Konsequenzen. Mhm. Ich habe ja sogar die Freiheit gegeben. Ich habe gesagt, pass mal auf, wir können über alles reden. Menschen ändern sich, Gefühle ändern sich. Man kann sowas nicht planen. Okay, du hast das Angebot gemacht, dass sie reden kann. Sie muss reden. Ja, und auch, dass sie es beendet. Übrigens auch. Ach so, genau, das würdest du ihr ja auch verzeihen, ne? Wenn sie es beendet und dann schwamm drüber. Nee, mit mir beendet. Ach so. Ich habe ihr sogar gesagt, pass mal auf, wenn du diesen Typen liebst, geh hin, mach viel Spaß in deinem Leben. Naja, meinst du ja auch nicht so ernst, aber immerhin hast du es so gesagt. Ja, nur das wollte sie nicht. Sie hat mich angefleht, hier zu bleiben, okay. Weil ich stand hier schon mit gepackten Taschen. Wir reden im Kreis. Du brauchst jetzt eine klare Ansage von ihr, und wenn die klare Ansage nicht kommt, musst du eine Konsequenz ziehen. Das ist die Linie. Okay. Alles gut. Christian, ja, vielen Glück. Dank. Wünsche ich dir alles Gute. Okay. Tschüss. Mach weiter so. Gerne, gut. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Sarah, 23, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Sarah, was ist dein Thema? Also, mein Lebensgefährte geht nächstes Jahr um diese Zeit nach Afghanistan in den Krieg. Nächstes Jahr um diese Zeit? Genau. Das steht jetzt schon fest? Ja, er ist Berufssoldat. Und also, so weit wird das geplant im Voraus? Genau, wenn nicht sogar noch weiter. Ja. Also es ist angesetzt, die Zeiten sind ja jetzt noch relativ kurz und wird wieder neu diskutiert. Man darf ja jetzt sagen, dass wir Krieg führen. Wie lange wird er denn dann da bleiben? 6 Monate. Mhm. Die Jungs, die jetzt drüben sind, die sind 3 bis 4 Monate da. Mhm. Das nächste Jahr ist bis zu 6 Monate. Wie ist das für dich? Wie ist das für dich, die Vorstellung, dein Freund wird in Afghanistan Soldat sein? Schlimm. Ja, verstehe ich. Wäre für mich an deiner Stelle auch schlimm. Also wir haben auch ein Kind zusammen und sie liebt ja auch ihren Papa. Und es gab ja genügend schlimme Nachrichten aus Afghanistan. Wir haben so viele Tote schon zu beklagen aus Deutschland. Das Problem ist, das ist, wenn man das sieht im Fernsehen, das können vielleicht Frauen, also Frauen, die Soldaten haben, die können das eher nachvollziehen. Wenn man das im Fernsehen sieht, ist das ganz weit weg von einem, auch wenn man das in Filmen sieht. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus geht, also meiner hatte mal eine Verletzung und war im Krankenhaus und da waren wir dann da. Wo wart ihr? Im Krankenhaus. Also es gibt ein speziell Bundeswehrkrankenhaus, das kommt auch manchmal in den Nachrichten, die werden dann aus Afghanistan direkt dorthin geflogen. Ja. Da standen wir dann halt auf dem Flur. Verstehe ich jetzt nicht. Wo war das Krankenhaus? In Afghanistan oder hier? Nein, hier in Deutschland. Ach so. Das ist hier in Deutschland. Die Soldaten zum Beispiel, die mit Brandverletzungen... Ach so, die da verletzt werden, kommen hier in ein spezielles Krankenhaus und da warst du. Ja. Genau. Dann standen wir da halt auf dem Flur und da stehen Familien, die weinen um ihre Männer, ne? Die weinen um ihren Vater, die weinen um ihren Sohn, der dann keine Beine mehr hat oder einen Arm oder eine Bauchverletzung, wo das Leben am seidenen Faden hängt. Mhm. Und dann ist das plötzlich ganz, ganz nah bei einem und man weiß nicht, wie man darauf reagieren soll. Ja. Dann hat wenn man darüber Hat das eine Realität, die sonst für Unbeteiligte ist das im Fernsehen, findet das irgendwie statt, aber man ist ja nicht nah dran, aber du bist jetzt ganz nah dran. Was sagt er denn dazu, zu deiner Angst und überhaupt zu der Gefahr, die dort herrscht? Fangen wir mal mit deiner Angst an. Was sagt er zu deiner Angst? Also er hat ja selber Angst. So ist es ja nicht. Er geht ja nicht freudestrahlend dahin. Also. Naja gut, aber er ist Berufssoldat und hat sich dafür entschieden. Und wenn man Berufssoldat ist, muss man auch damit rechnen, dass man in eine solche Situation kommt. Natürlich. Hat er sich das früher nie so richtig überlegt? Doch, also es war ja schon immer sein Wunsch, bei der Bundeswehr dabei zu sein. Ja, eigentlich schon seitdem er zur Schule gegangen ist, also nachdem die Schule aus war, dann hat das aber erst nicht so funktioniert. Wie lange ist er denn Berufssoldat schon? Also er ist jetzt genau 3 Jahre dabei. Ach so, also... Und es war auch wirklich in weiter Ferne, weil erst hat man natürlich seine Ärger, also diese 6 Monate beziehungsweise 9 Monate, wo man dabei ist und angelernt wird, dann kommt man in seine Einheit... Dann macht man da Aufgaben und... Okay, er kriegt mit, dass du so eine große Angst hast. Natürlich, er versucht mir die auch irgendwo zu nehmen, aber das kann er nicht. Kann man ja auch nicht. Ne, also er sagt, ich weiß nicht, die Bundeswehr tut da auch nicht viel zu. Wir haben da so Familientage und da konnte man mit seinem Kind hin, zum Beispiel zur Vereidigung. Ne, die erste Zeit, wo er vereidigt worden ist, und dann zeigen sie Filme, wie die da rausgehen, dass es ja gar nicht alles so schlimm ist und es ist ja kein Krieg. Wir führen Aufklärungsarbeiten. Das war immer das große Ding. Sicher, das kann man alles so ein bisschen schönreden, aber letztendlich gibt es gar nichts zu diskutieren. Das ist zumindest ein kriegsähnlicher Zustand und es gibt so viele Tote aus allen Nationen zu beklagen. Das kann man ja nicht schön färben. Das Schlimme ist ja, dass... Aber du sagst, er hat auch Angst. Natürlich. Mhm. Er sagt ja selber, was ist, wenn es mich trifft? Mhm. Was ist, wenn ich zurückkomme im schwarzen Sack? Was dann? Wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, ich ertrage das nicht, ich will, dass du aus diesem Job rausgehst. Nein, niemals. Das würde ich von mir aus schon nicht machen. Das war immer sein Traum und wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Ginge das rein theoretisch? Könnte er jetzt noch sagen, ich kündige da? Oder ist man dann verpflichtet? Also eine Kündigung, das geht so einfach gar nicht. Also das ist schon, wenn man Soldat zum Beispiel auf Zeit ist. Also entweder sitzt man seine Zeit ab oder man lässt sich kaputt schreiben. Also eine Kündigung, das funktioniert so nicht, das ist nicht einfach. Wie lange kennst du deinen Freund? 8 Jahre. 8 Jahre? Also eine absolute Jugendliebe. Genau. Warst du 15, dein erster Freund, kann das sein? Ja, also genau. Also wir waren zusammen, also ich habe ein Praktikum gemacht und er ein freiwilliges Jahr. Und so haben wir uns halt kennengelernt und aber sind dann auch relativ schnell zusammengezogen und ja. Aber dann hast du ja die die Entwicklung auch mitbekommen und auch die Entscheidung, dass er Berufssoldat wird. Natürlich, aber da das hättest erste du ja Mal schon, halt, aber da hättest du ja auch schon Nein gesagt. Naja, ich wollte gerade sagen, da hättest du ja eigentlich schon gegenhalten können. Genau, beim ersten Mal habe ich halt Nein gesagt, weil ich halt schwanger war und unsere Tochter kam. Da war gerade das Auswahlverfahren, also er war in Düsseldorf, musste diesen Einstellungstest machen. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Dann hat er wieder seinen normalen Job, den er gelernt hat, angenommen, aber er war todunglücklich. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn jemand mit Magenschmerzen zur Arbeit geht und was fasziniert ihn denn so sehr an der Bundeswehr? Also einmal ist es der Job, dass man so viele Möglichkeiten hat, ob es Aufstiegsmöglichkeiten sind oder Weiterbildungen sind, die ja, die man hier nicht so machen könnte, also nicht in dem Beruf, den er gelernt hätte. Das wird dann Umschulung dauern und dann ist es auch freie Marktwirtschaft. Wer nimmt mich dann? Das kommt noch da hinzu. Was hat er denn gelernt? Also er ist Elektroanlagenmonteur und diesen Beruf gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Ah ja. Okay, natürlich, das stimmt ja auch. Man kann 1000 Sachen bei der Bundeswehr machen und man hat tolle Möglichkeiten. Aber man hat natürlich, das kann man ja nicht ausblenden, man begibt sich ja in eine Institution, die in einen Krieg hineingezogen wird. Natürlich. Und mit all den verbundenen Gefahren. Ja, aber das, ne, also für mich war das immer ein bisschen weiter weg, weil es stand erst nie im Raum. Weil es ja erst hieß, die Deutschen dürfen sich nicht einmischen, die helfen dann, die gehen als Unterstützung runter. Das ist zum Beispiel ganz viel so, dass seine Einheit, die arbeiten dann halt mit den Afghanen zusammen, also die klären die Leute auf, die verteilen Radios, ja, Türen. Gute Sachen, muss man anerkennen, ja, auf jeden Natürlich, Fall. Natürlich, große Leistung. Auch gut ab. Das Schlimme ist halt wirklich, nur als Familie steht man da, man sagt immer, die Bundeswehr hilft. Aber auch die helfende Bundeswehr kann angegriffen werden, ne? Das ist das Problem. Aber das Problem ist, man steht alleine mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen da. Also ich meine, mein Onkel war selber auch bei Bundeswehr und damals lief das noch ein bisschen anders, dass den Familien halt mit Rat und Tat zur Seite gestehen worden ist. Heute ist man hilflos. Also wenn die Bundeswehrfrauen sich nicht selber unterstützen oder man jemanden hat, der gerade sagt, pass auf, dein Mann geht's gut oder ne, dein Freund, wenn man nicht verheiratet ist, kriegt man keinerlei Informationen. Habt ihr denn da so Kontakt miteinander, ihr Frauen? Teilweise, ja. Also bei uns ist das halt ein bisschen komplizierter, weil es verschiedene Einheiten sind, aber ach so, ja. Von früher von der Schule, da sind auch einige dabei. Wie alt ist euer Kind? Unser wird jetzt, Entschuldigung, ich bin ganz aufgewühlt, wird 4. Wird 4. Ja, Sarah, das ist eine fast ausweglose Lage, ne? Dein Freund ist nun mal in der Situation, er ist bei der Bundeswehr, er wird dorthin gehen und du wirst es aushalten müssen. Natürlich. Ne, es gibt ja sonst gar keine Lösung. Das Schlimme ist, glaube ich, immer das Warten. Das ist schon immer so auf Einsatzübungen, wo selber was, ja, man weiß, es könnte was passieren. Wenn man sitzt am Telefon, ruf an, dann geht keiner dran. Man hört 2 Tage lang nichts. Man sieht sich nur jedes zweite, dritte Wochenende. Na, ich könnte mir auch vorstellen, dass allein jetzt dieses Jahr, was noch da andauert, bis er eingezogen wird dorthin, auch sehr zermürbend ist. Natürlich. Ne? Ja. Weil man muss immer damit rechnen, hört sich makaber an, aber umso mehr Leute sterben, umso mehr werden hingeschickt. Also es kann natürlich auch, dass er doch noch früher hin muss, könnte auch sein. Genau, weil wenn ich mir jetzt angucke, was los ist und auf wie viele Übungen die schon wieder gehen, Kopfschütteln. Also Sarah, ich kann es absolut verstehen und wahrscheinlich alle Leute können es verstehen, dass du in großer Sorge bist. Wir können ja nur die Daumen drücken, dass niemand zu Schaden kommt dort und natürlich auch dein Freund nicht, dein Mann nicht. Und dass alles gut geht. Das kann man nur hoffen. Ja, später auch jeden Tag. Also läuft mir nicht wieder gläubig. Also das kann man sich nicht vorstellen, was man wieder anfängt zu glauben. Ja, glaube ich. Was man versucht, dass der Zusammenhalt noch enger ist. Wir wollen alle hoffen und all die Daumen drücken, Sarah. Okay, Dankeschön. Alles Gute von Herzen dir und deiner Familie. Ja. Dankeschön, tschüss. Schönen Abend. Gerne, noch. Tschüss, Dankeschön. Hier ist jemand, der heißt so ein bisschen wie ich, der heißt nicht Domian, sondern Kemian. Hallo. Hallo. Hallo. Kemian, 24. Ja. Hallo. In welchem Land heißt man denn Kemian? Ja, ich bin eigentlich aus Deutschland. Du bist nicht aus Deutschland, das war mir schon klar. Woher? Nee, also ich stamme aus Deutschland. Ach, du stammst aus Deutschland? Ja, ich stamme aus Deutschland, aber meine Eltern und ihr Hofraum, die kommen aus, also in der Nähe von, wie soll ich sagen, bei China dort. Bei China? Ja. Da heißen die Menschen Kemian. Ja, ist ganz komisch, aber genaueres weiß ich jetzt auch nicht. Das sind ganz viele Vorfahren, also das sind eigentlich schon sehr viele. Aber du bist hier in Deutschland geboren? Ja, definitiv. Bitte? Definitiv in Deutschland geboren. Definitiv, ja. Ich kenne auch nichts anderes. Ich war auch noch nicht irgendwo. Also das ist einfach nur mein Name. Leitung ist nicht gut. Hoffentlich klappt das jetzt. Was? Ja, die Leitung ist nicht gut. Hoffentlich können wir uns gut unterhalten. Wir versuchen es mal. Was ist denn dein Thema, Kemian? Ja, also mein Thema ist ein ganz trauriges. Und zwar hat sich meine Freundin vorgestern das Leben genommen. Vorgestern hat deine Freundin sich das Leben genommen? Ja. Und wie hat deine Freundin sich das Leben genommen? Die hat sich aufgehängt. Aufgehängt? Mhm. Wo hat sie sich aufgehängt? Das war in einem Nachbarnwald bei ihr. Bei Nachbarn? Nee, in einem benachbarten Wald, also bei... Im benachbarten Wald? Ja, genau. Und wer hat sie gefunden? Das war wohl ein Förster. Ein Förster? Mhm. Wie alt ist deine Freundin geworden? 23. Hast du eine Ahnung, warum sie das gemacht hat? So konkret nicht, aber eine Vermutung. Also sie hat mir kurz vorher gesagt, dass sie mal fremdgegangen ist. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Das sind alles nur Vermutungen. Ich muss mal immer ein bisschen übersetzen, weil ich dich wirklich nicht gut verstehen kann. Also du vermutest, dass sie fremdgegangen ist? Nein, sie hat mir gesagt, dass sie fremdgegangen ist. Sie hat dir gesagt, dass sie fremdgegangen ist, ja? Ja. Aber deshalb bringt man sich doch nicht um. Nein, wie gesagt, ich sage ja deswegen, das sind nur Vermutungen von mir. Hat sie dir einen Brief hinterlassen? Ja. Was steht da drin? Den habe ich noch nicht gelesen, weil den zu der Zeit immer noch die Kriminalpolizei untersucht. Ach, verstehe. Ich habe noch keine Einsicht bekommen. Mein Gott, was für eine Tragödie. Wie lange wart ihr denn zusammen? 2 Jahre. Wer hat dir die Nachricht übermittelt? Das waren ihre Eltern, gestern. Ich stelle mir das gerade vor, wenn eine junge Frau in den Wald geht und sich im Wald erhängt. Das ist ja schon ein sehr martialischer Vorgang. Man muss ja das auch erstmal hinkriegen, dass dieses Seil richtig geknotet wird. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Das heißt, sie muss doch in einer ganz großen Verzweiflung gewesen sein. Ja, das ist auch für mich im Moment noch sehr schwierig. Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Vor 3 Tagen. Und wie war sie da drauf? In welcher Stimmung war sie? Ja, da war halt die Stimmung nicht ganz so gut, weil wir hatten ja noch das, wo sie mir gesagt hat, dass sie fremdgegangen ist. Da hat sie dir das erst gesagt? Nein, das war schon vor 5 Tagen. Ja. Aber das ist ja... Das wirkte noch so nach. Eben. War sie eigentlich einmal fremdgegangen oder mehrmals? Sie hat mir von einmal erzählt und ich habe auch jetzt vorher nicht gemerkt, dass es irgendwie schon öfters oder sie war eigentlich immer normal. Ich fand eigentlich im Nachhinein gesehen auch gut, dass es mir gesagt hat, auch wenn ich stinksauer war. Was hat sie denn gesagt, warum sie fremdgegangen ist? Es war mit ihrem Ex-Freund und das ist eigentlich das Schwierige. Wie man immer so salopp sagt. Bitte? Es hat nichts zu bedeuten, wie sie es immer sagt. Es hat nichts zu bedeuten. Und wie reagiert man da als Freund? Ja, wie hast du reagiert? Ja, ich war natürlich sauer. Das ist schon richtig. Ich habe aber, wie gesagt, weil jetzt gerade ihre Eltern, die haben mir die Nachricht überbracht. Und es klang schon so fast wie, als ob sie mir Vorwürfe gemacht hätten, dass ich die Rede gestellt hätte oder so. Also du hast sauer darauf reagiert, dass sie fremdgegangen ist? Natürlich. Wie? Was heißt das? Wie hast du reagiert? Was heißt das, wenn du sauer reagierst? Ja, ich habe ja gesagt, warum sie das macht. Warum? Okay, das ist ja eine normale Frage. Hast du sie beschimpft oder hast du geschrien? Was hast du gemacht? Ja, geschrien habe ich, das gebe ich zu. Aber jetzt beschimpft irgendwie mit Schimpfwörtern oder das so. Nicht. Und du hast sie auch nicht geschlagen? Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein. Mhm. Sie hat ja auch noch ein Kind von ihrem Ex-Freund. Das ist 3 Jahre. Und sag mal, okay, lassen wir das mal so stehen jetzt mit diesem einmaligen Fremdgehen oder vielleicht auch mehrmaligen Fremdgehen. Bevor sie dir das gesagt hat vor 5 Tagen, so die letzten Wochen und Monate, wie war denn euer Verhältnis und eure Stimmung? Ich habe nichts gemerkt. Also das war eigentlich wie immer. Es kam, wie gesagt, die Nachricht gestern kam wie aus dem heiteren Himmel. Mhm. Umso schlimmer. Ich weiß jetzt auch noch nicht so richtig, wie ich umgehen soll. Das ist ja dann auch, gestern war ja für mich der totale Horror. Ja, dann kam noch Polizei und das, und das. Dann wird man ja befragt. Und wenn dann auch noch die... Man ist ja fast wie ein Täter dargestellt worden. Ja, das also, ist schlimm. Ja. Also die Schwiegereltern geben dir fast so, also im Tonfall vielleicht die Schuld, dass du sie dahin getrieben hast. So krass würde ich es jetzt nicht sagen, aber es kommt auf den ersten Moment so rüber, weil es ist ja auch immer so eine Schocknachricht bekommt, man nimmt auch alles gar nicht so richtig auf. Es ist ja nun wirklich sehr, sehr, sehr spannend, was sie in diesem Brief niedergeschrieben hat an dich. Ja, aber wie gesagt, die... Ja, den hast du noch nicht, das habe ich schon verstanden, aber das ist ja wahnsinnig spannend, was da jetzt drinstehen wird. Das würde mich auch interessieren. Ich denke, das werde ich auch umgehend bekommen. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie das funktioniert in solchen Fällen. Gehe ich auch davon aus, dass es dir geben werden, ja. Ja, denke ich schon. Und wir werden Hatte sie finanzielle Probleme? War sie krank? Seelisch oder körperlich? Sie hatte eine Ausbildung fertig geschlossen. Ja. Und finanziell, also ich muss ja auch ihren Eltern eigentlich gar nicht, wir haben uns ja immer gut verstanden, also ich glaube auch, sie hätten... Also es gab kein gesundheitliches Problem und kein finanzielles Problem. Nein, aber wie gesagt, also für mich ist gestern eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Dann natürlich, ich meine, man muss auch der Kriminalpolizei, gut, die wollten mir psychologische Hilfe beistellen und so. Ich habe alles abgelehnt, ich wollte erstmal meine Ruhe haben. Und wie gesagt, heute Abend, ich habe halt gedacht, rufe ich mal hier an. Ja. Ihr wohnt nicht zusammen, ne? Ihr habt nicht zusammen gewohnt. Doch. Also jetzt nicht offiziell, also jetzt nicht mit, dass wir jetzt bei einer Einwohnermeldeamt zusammen gemeldet haben. Achso, aber ihr hattet eine Wohnung. Ja, richtig. Das heißt, du sitzt jetzt alleine in der gemeinsamen Wohnung. Richtig. Da sind ihre Gegenstände, die 1000 Erinnerungen an sie, alles ist da. Richtig. Sogar die Spielsachen von den Kleinen noch. Also der Kleine ist jetzt bei den Eltern. Das ist ja ein zusätzlicher Punkt, dass sie hat sich das Leben genommen und sie hat auch das Leben ihres Kindes mit teilweise zerstört durch diesen Vorgang. Ja, man kann bloß hoffen, wie gesagt, für mich ist auch alles ziemlich frisch, man kann bloß hoffen, Kind ist 3 Jahre, dass vielleicht in dem Alter ein bisschen schneller verarbeitet. Aber dennoch muss ich es nochmal sagen, was muss denn in dieser Frau vorgegangen sein, dass sie ihr junges Leben zerstört und dass sie ihr eigenes Kind auch noch alleine lässt? Tja, da kann man, wie gesagt, sich später mal unterhalten. Hm. Ich kann das jetzt in dem Sinne auch noch nicht so genau sagen. Ja, ich weiß. Ich hoffe, dass, wie gesagt, ich bin jetzt auch wirklich der Hoffnung, dass die Kriminalpolizei mich nicht weiß. Das waren wirklich jetzt teilweise 3-stündige Verhöre. Ja, dass sie dir den Brief geben. Ich finde, das ist das A und O, dass du ein bisschen mehr Bescheid weißt. Ja, aber im Endeffekt kommt es schon fast so rüber, als wie die Kriminalpolizei. Es kommt manchmal so rüber, als gut, sie gehen jeder Spur nach, aber es könnte ja auch, also so kam es fast rüber, dass ich der eifersüchtige Ex wäre. Oder der eifersüchtige Freund vielmehr. Kimian, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch eingehender sprichst. Das geht hier so. Ich habe hier im Hintergrund eine Psychologin, die würde dich gleich nochmal anrufen, wenn du auflegst. Okay. Ich hoffe, dass der Brief bald in deine Hände kommt und dass er Aufschluss gibt über das, was in der armen Frau vorgegangen ist. Dass du zumindest, ich euch mal. Ja, sehr gerne. Zumindest eine Information, was da nun war. Das ist für dich ja dann zumindest eine Erklärung und in gewisser Weise vielleicht auch eine Erleichterung. Naja, Erleichterung kann man nicht sagen in der Situation, aber eine Klärung zumindest. Wie gesagt, ich wünsche es niemand. Das glaube ich. Weil das ist wirklich ein tiefer Schmerz. Und ich, wie gesagt, ich habe auch erstmal alle Hilfsangebote abgelehnt. Aber meines und unseres nimmst du mal jetzt an, würde ich gerne sagen. Wir nehmen das erstmal an und vielleicht mal noch, vielleicht hört ja irgendjemand zu. Ich meine, ich würde mir einfach mal von Kriminalpolizisten in so einer Hinsicht mehr Einfühlungsvermögen wünschen. Wünschen und nicht gleich dieses Täter. Okay, Kemian, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns zurückrufen, okay? Alles klar, danke. Alles Gute von Herzen, auf Wiederhören. Und weiter geht es mit Emma, die ist 28, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Emma. Hallo. Mensch, jetzt bin ich aber aufgeregt. Ja. Mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich dich irgendwo mal anrufen würde. Erzähl mal, um was geht's denn? Ja, pass auf, also ich habe ein dickes Problem. Ich komme jetzt erstmal zu den Fakten. Ich bin seit 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. 4 Jahre davon, also wir haben uns im Ausland kennengelernt, 4 Jahre davon haben wir quasi eine Fernbeziehung geführt. Mhm. Und vor einem Jahr ist er nach Kanada versetzt worden, beruflich. Ach du lieber Gott. Ja, das heißt, genau. Real wart ihr nur ein knappes Jahr zusammen, oder wie? Ja, so ungefähr. Also wirklich zusammen? Wir haben uns quasi so einmal im Monat für ein paar Tage gesehen und das war's dann. Ja, wie gesagt, vor einem Jahr ist er dann nach Vancouver versetzt worden. Mhm. Und vor einem Jahr habe ich dann halt auch gemerkt, so okay, also das ist halt schon sehr, sehr weit, wenn man sich irgendwie nur alle paar Monate mal sehen kann und habe gesagt, okay, du musst jetzt einfach alles auf eine Karte setzen und mit nach Kanada gehen. Ich muss aber fragen, 5 Jahre zusammen. 4 Jahre, sagst du, habt ihr sozusagen eine Fernbeziehung geführt. Ja. Daraus schloss ich, dass ihr zumindest ein Jahr in einer Stadt zusammen gewohnt habt. Nein. Das war nicht der Fall. Nein, das war nicht der Fall. Ich bin quasi, wir haben nie zusammen gewohnt, und ich bin quasi dann nach Kanada gezogen. Du bist nach Kanada gezogen? Ja, ja. Du rufst aus Kanada jetzt auch an? Nein. Ich bin im Moment, das ist alles nein. Sehr kompliziert. Nein. Ich will ja erst die gesamte Geschichte erstmal verstehen. Also 5 Jahre zusammen, während dieser 5 Jahre eine Fernbeziehung. Wie weit wart ihr da auseinander? Also es war Schweiz, London. Oh ja, das ist dann schon erheblich. Genau. Du warst in der Schweiz. Genau. So, ich drösel jetzt es nur mal auf, damit wir es verstehen. Okay. Danach ist er ausgewandert oder versetzt worden nach Kanada. Genau. Dann bist du, weil du ihn geliebt hast, nach Kanada gegangen. Genau. So, jetzt erzähl weiter. Ja, und jetzt bin ich quasi hier auf Heimaturlaub, letztes Wochenende habe ich einen Mann wieder gesehen, den ich schon vor mehreren Jahren mal gut fand. Und der hat mir quasi auf den Kopf zugesagt, dass er mich seit 3 Jahren nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Mhm. So, und es ist auch nichts gelaufen. Ich war meinen Freunden bisher immer treu, habe nie betrogen, also war auch immer sehr loyal. Mhm. Ja. So, und das Problem, was ich jetzt habe, ist, es geht gar nicht um den Typen an sich. Ich glaube, er hat einfach was in mir ausgelöst, wo ich jetzt meine ganze Beziehung in Frage stelle. Was hat er denn ausgelöst? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich stelle halt in Frage, ob es ein Fehler war, nach Kanada zu gehen. Ich war in Kanada nie wirklich glücklich, obwohl es mir eigentlich gleichermaßen nie so gut ging wie da. Also was hast du denn in Kanada gemacht? Wie gesagt, ich bin mit einem Work and Travel Visa rüber. Mit so einem speziellen Visum für ein Jahr bin ich halt rübergegangen. Ja. Ich kann in Kanada in meinem Job nicht arbeiten, müsste da quasi mehrere Jahre spezielle Schulen besuchen, um halt Anerkennungen zu kriegen. Was hast du denn für einen Job? Ich bin Krankenschwester. Ach so. So, und was hast du denn in Kanada gemacht? Ja, also die ersten paar Monate natürlich irgendwie schön reisen gegangen, einfach den Sommer genossen. Also ich habe es mir da halt schon gut gehen lassen. Dann habe ich mal im Coffeeshop gearbeitet, aber es war halt alles irgendwie nicht so das Ding. Also nicht und so mein Plan, befriedigend für dich. Nein. Bis zum Schluss hast du in Kanada irgendwie nur so gejobbt. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja, und jetzt ist es halt einfach so, also wie gesagt, mein Plan war eigentlich, ich komme jetzt nach Deutschland zurück, hau hier nochmal richtig auf die Kacke, sehe nochmal alle Freunde wieder, so geh zurück nach Kanada und gründe da eine Familie. Mhm. Und lass mich da, also wie gesagt, richte mir da mein Leben ein. Aber jetzt ist dieser Mann dazwischen gekommen. Und der hat irgendwas in dir ausgelöst. Ja. Ja, und wie gesagt, also ich will jetzt gar nicht irgendwie über diesen Typen reden, weil ich glaube, im Endeffekt ist das irrelevant. Ich glaube, ja, ich denke jetzt einfach sehr über meine Beziehung nach und weiß gar nicht, ob ich einfach zurück will. Ja, oder ob ich nicht viel lieber hier in Deutschland bleiben möchte bei meinen Freunden und bei meiner Familie. Würdest du lieber bei deinen deutschen Freunden bleiben? Und deiner ich Familie? Ich glaube schon. Wie ist denn die Beziehung zu deinem Freund? Wie würdest du die... Die Beziehung ist eigentlich, ja, sehr liebevoll. Wir können gut reden, wir haben viel Spaß miteinander. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwelche groben Macken hätte, wo ich sagen könnte, ich könnte ihm da irgendwas ankreiden. Es ist so ganz nett, sagen wir so, aber wenn es nicht mehr da wäre, wäre es auch nicht dramatisch. Ich befürchte fast. Ich wollte gerade sagen, das sage ich jetzt mal provokativ. Und du sagst, ich befürchte fast. Ich befürchte es wirklich fast, ja. Kann es sein, dass diese Beziehung sich ausgelebt hat? Ausgehaucht hat? Ausgebrannt hat? Das ist möglich, ja. Also mittlerweile denke ich halt so, vielleicht wären wir nie so lange zusammen gewesen, wenn nicht Schweiz-London. Diese Fernbeziehung nicht so gewesen wäre, wie sie war. So, und jetzt warst du in Kanada. Wie viele Monate in Kanada? Ja, das ist jetzt fast ein Jahr. Ja. Und weißt du, das kommt ja alles noch viel, viel dicker. Das ist ja, ich meine, gut, hier Gefühlschaos hin oder her, es kommt ja viel dicker. Normalerweise würde ich sagen, okay, ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ich gehe jetzt zurück nach Kanada, guck mir das ein paar Monate noch an oder ein paar Wochen, rede mit meinem Freund darüber, schau, was uns stört oder also halt, um irgendwas besser zu machen. Das Ding ist einfach, dass wir uns in einer Woche in Sizilien treffen, auf der Hochzeit seines besten Freundes, wo er Trauzeuge ist. Mhm. Und die Hochzeit dauert eine Woche. Ja. Und ich weiß einfach nicht, ich hoffe das jetzt ist einfach... Moment, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann musst du nicht nach Kanada fahren, fährst du nach Sizilien und ich habe eine Woche Zeit zu reden. Ist doch okay. Ja, aber weißt du, Domian, es ist ja auch so... Ja, Woche Zeit zu reden. Ich hoffe halt einfach, dass wenn ich ihn wiedersehe, dass dann die Verliebtheit und alles wiederkommt und dass ich mir denke, so, boah, was wie bescheuert warst du eigentlich? Was hast du dir für Gedanken gemacht? Ja, das hoffe ich, dass es eintritt. Ich befürchte aber, dass es vielleicht nicht der Fall sein kann. Und dann kann ich doch nicht auf der Hochzeit von seinem besten Freund da so eine Beziehungsdiskussion vom Zaun brechen. Tja. Du musst es ja nicht an dem Hauptfeiertag machen, aber wenn er immerhin eine ganze Woche da ist, kann man das ja schon machen. Natürlich, du kannst ja auch nicht die ganze Woche da Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Eben, genau. Und ihm dann hinterher schreiben oder so, das geht ja auch nicht. Nee, sicher nicht. Also, weißt du, wie du das jetzt erzählst, ist eigentlich so für den Außenstehenden klar, die Entscheidung ist schon gefallen. Die Entscheidung ist gefallen, Emma bleibt in Deutschland. So sprichst du, so erhöre ich das daraus, dass ich dir gar nichts groß sagen muss. Es ist nur die Frage jetzt, wie beendet man es fair und richtig? Ja, genau. Also ja, wie komme ich einfach fair aus der Nummer raus? Weil ich meine, Kanada ist nicht der Mars. ihr könnt miteinander jeden Tag telefonieren oder skypen oder was weiß ich. Ihr könnt ja schon mal anfangen zu reden. Das muss ja nicht alles serviert werden in Sizilien. Ja, aber ich meine, über das Telefon zu machen, ist natürlich auch nicht so einfach. Nein, natürlich nicht. Das musst du auch abschätzen. Ihr kennt euch so gut, ob das da so gut ist. Ja. Aber letztendlich finde ich diese Sizilienwoche gar nicht so schlecht, gar nicht so übel. Mach es, geh raus, wenn du dich... Vielleicht war dieses knappe Jahr Kanada sehr gut, um dir das klar zu machen, dass es doch nicht dein Weg ist und vielleicht doch nicht der Mensch ist. Ja. Und in letzter Sekunde ist es dir jetzt klar geworden. Ist doch wunderbar letztendlich. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe halt einfach keine Zeit. Ja, wie gesagt, ich würde einfach zurück nach Kanada gehen, weil, also wie gesagt, wir sind da eine Woche auf Sizilien. Ja, so, und danach fliegen wir gemeinsam zurück nach Kanada. Oder auch nicht. Ja, so. Nein, der Rückflug ist gebucht. Ich meine, ich habe ja auch meine ganzen Sachen da. Ich muss da so oder so hin. Ja, okay. Ja? Also dann ist kein Weg dran vorbei. Das Ding ist, wir haben 2 Wochen Zeit, dann zu den Behörden zu rennen und quasi die, eingetragene Lebensgemeinschaft zu beantragen, vom Visum her. Weil sonst hätte ich keine Arbeitsbewilligung und nichts mehr. Ja gut, aber du willst sie doch gar nicht beantragen mehr. Ja, aber wie gesagt, ich... Nein, ich würde ihm ja gerne eine Chance geben. Ja, was heißt ihm eine Chance geben? Da kannst du auch sagen, aber der Beziehung eine Chance geben, sagen wir es so. Ja gut, aber du hast es jetzt so klar gesagt. Ich habe fast den Eindruck, dass du ein bisschen Angst hast vor dem letzten Schritt. Total. Ja, fahr nach Sizilien und in einer relativ passenden Gelegenheit, sprich mit ihm, so ist nun mal das Leben, dann musst du es halt auch da machen. Und wenn du dann nochmal mit nach Kanada fahren musst, um da irgendwas aufzulösen, ja, dann mach das auch noch. Dann ist das halt die Endphase dieser Zeit mit diesem Mann. So, Emma, jetzt geht mir meine Zeit ja gerade ein bisschen flöten. Okay. Aber ich habe dir meine Einschätzung gesagt. Ich glaube, dass du das lange für dich alles schon geregelt hast, im Unterbewusstsein. Mach es so, wie du es wirklich tief in dir fühlst. Das ist immer der beste Weg. Okay. Alles Gute. Vielen Dank, Domian. Gerne. Auf wieder. Alles Gute dir auch. Auf Wiederhören, Emma. Adieu. Tschüss. David, 21. Guten Morgen. Morgen. Jo, um was geht's? Es geht um meine Verlobte. Die ist mir, sie wurde vergewaltigt im Dezember. Mhm. Jahres. Von wem? Von, sag ich jetzt mal, besten Freund. Von deinem besten Freund? Nicht von meinem besten Freund, einer von ihren von Freunden. Ihren besten Freunden, einer von ihren besten Freunden. Ja. Wie alt ist deine Freundin, auch so wie du? Die ist 23. 23. Und der beste Freund in dem, auch wahrscheinlich in dem Alter? Der war 22, glaube ich, ja. Wie ist das denn dazu gekommen? Das ging darum, ich war in der Psychiatrie und in der Woche ist es dann halt passiert. Oder in der Zeit ist es dann halt passiert. Ja, wie ist es denn passiert? Sie hat sich wohl irgendwie einsam gefühlt und so und ihre anderen Freunde haben gesagt, hier, nee, lass die Finger von dem und ja, sie hat es halt dann trotzdem gemacht, ist mit dem hoch aufs Zimmer und ja, dann ist halt passiert. Und da ist sie vergewaltigt worden? Ja. Bist du sicher, dass sie vergewaltigt wurde? Ja, das hat sie mir auch selbst gesagt. Ist es zur Anzeige gekommen? Nee, die hat dem bis jetzt immer noch nicht angezeigt. Bist du sicher, dass sie vergewaltigt wurde oder stellt sie das vielleicht so im Nachhinein auch so dar, um eine Entschuldigung zu haben, dass sie vielleicht sich auf jemanden eingelassen hat? Nee, die anderen Kollegen haben es ja auch alle mitgekriegt. Wie haben die das denn mitgekriegt? Zwei Freunde von ihr sind dann hoch aufs Zimmer. Ach so. Und also die war im Internat halt und den haben sie dann halt rausgeholt aus dem Zimmer und haben den ziemlich heftig verprügelt. Aha, also da ist was sehr Schlimmes vorgefallen. Ja. Im Dezember ist das gewesen. Das war im Dezember, ja. Wie ist die Situation heute zwischen euch? Heute ist es eigentlich ganz gut, ja. Ich habe sie auch darauf angesprochen, warum sie ihn nicht anzeigt. Und sie ist der Meinung, ja, ist halt passiert, kann man nichts mehr ändern und ja. Warum rufst du mich an? Weil ich mit der Situation nicht klarkomme, dass sie nichts gegen diesen Menschen unternimmt. Verstehe. Was glaubst du, warum sie das nicht tut? Vielleicht hat sie Angst, keine Ahnung. Hast du sie denn auch so klar gefragt, warum unternimmst du nichts? Ja, habe ich auch. Und ja, sie hat halt gesagt, sie hat halt Angst davor. Und ich habe auch gesagt, ich unterstütze sie dabei. Ich bin immer an ihrer Seite. Also. Vor was hat sie denn Angst konkret? Dass er halt die angreift oder keine Ahnung, wenn er halt die Anzeige auf den Tisch vorgelegt kriegt. Ach so, sie hat wiederum Angst vor dem Täter. Ja. Ach so. Ja, dann nochmal irgendwie wieder. Dieser Täter, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ist von anderen verprügelt worden danach. Ja, von zwei anderen. Weil die das mitbekommen haben, dass da in dem Zimmer was schiefgelaufen ist. Was Schlimmes passiert ist. Jo. Ah ja. Das heißt, andere Leute haben das dann ja auch, wie gesagt, in irgendeiner Weise registriert, dass da was Schlimmes passiert ist. Richtig, richtig. Und die könnten ja dann auch da was zu sagen. Zum Beispiel. Mhm. Also sie steht nicht ganz alleine da mit ihrer Aussage. Richtig, richtig, richtig. Was sagen denn die? Die Betreuerin hat das ja auch mitgekriegt. Ach, die Betreuerin hat das sogar auch mitbekommen? Jo. Und warum geht von der Seite keine Initiative aus zu einer Anzeige? Ich habe keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Also da sind eine ganze Menge Leute daran beteiligt, die auch eine Aussage machen könnten. Die waren nicht dabei, aber die können zumindest einiges sagen zu dem Vorfall. Richtig, richtig. Und deine Freundin schweigt. Ja. Jetzt schon so lange. Ja, und das ist ja noch nicht verjährt, also da könnte man ja schon noch was machen. Mhm. Dieser Typ, der das gemacht hat, habt ihr den nochmal gesehen danach? Der ist da halt noch auf dem Internat. noch bis nächstes Jahr. Also auf jeden Fall will ich den noch integrieren. So. Also der ist auf dem Internat und das heißt, seine Freundin sieht ihn täglich? Naja, die ist jetzt nicht mehr auf dem Internat. Ach so. Hm. Nee. Aber sie wohnt noch da in dem Ort? In der Nähe, ja. Ja. Also man könnte da auch locker hinfahren und dann... Was ist denn das für dich so für ein Gefühl, wenn du an den Typ denkst? Oder wenn du den gar siehst? Wenn ich, also Gefühl ist einfach nur Hass. Wenn ich, wie gesagt, ich will den einfach nur in die Finger kriegen und ja. Hast du den schon mal gesehen? Jetzt nee, persönlich gesehen habe ich den noch nicht, aber das kann man ja ändern. Aha, also da ist so ein fast schon so ein Rachegefühl bei dir. Ja, definitiv. Das heißt, du würdest ihm gerne auflauern und dir den vorknöpfen. Jo. Mhm. Definitiv. David, ich verstehe deine Gefühle, das muss ich dir offen gestehen. Mhm. Aber auf dem Weg, auf dem du gerade bist, das ist der falsche Weg. Das ist absolut der falsche Weg. Ja. Da begibst du dich auf das Niveau eines Täters. Ja. Eines brutalen, dumpfen Täters. Ja. Oh. Und je nachdem, was da passiert, machst du dein Leben unglücklich und auch das Leben deiner Freundin noch zusätzlich. Stell dir mal vor. Schon gestraft. Bitte? Das ist ja schon gestraft, das Leben von mir. Ja, aber es würde nochmal bestraft, wenn du jetzt auch noch in den Knast wanderst, weil du dem irgendwas angetan hast. Sie hat mir auch gesagt, es wäre auch egal, wenn ich den umbringen würde. Also. Ja, das sagt man vielleicht so dahin. Aber es ist für dein Leben eine Katastrophe, wenn du so etwas tun würdest. Das ist richtig. Halt einfach mit der Situation nicht klar, das ist halt das. Ja, ich sag ja, dass man solche Emotionen hat, ist ja auch verständlich. Aber da muss man sich zurückpfeifen. Weil man macht noch viel mehr Unglück oder richtet noch viel mehr Unglück in der Welt an, als schon ohnehin angerichtet wurde. Mhm. Vor allen Dingen tust du dir ganz viel Schlimmes an damit. Ja. Willst du in den Knast? Hast du Lust auf Knast? Ehrlich gesagt will ich da nicht rein. Ja, so. Das ist die Frage jetzt. Willst du das? Wenn du es nicht willst, dann lass die Finger von dem. Ja, na, dann musst du den halt anzeigen. Ja. Das ist ja wirklich jetzt eine gute Überlegung, dass du, wenn deine, ich weiß ja nicht, wie angeschlagen deine Freundin ist, könntest du sie denn bewegen, vielleicht, dass sie mal zu einem Psychologen geht? Ist sie. Wird denn das in diesem Gespräch mit dem Psychologen thematisiert, die Anzeige, weißt du das? Das hat sie mir noch nicht erzählt, nee. Mhm. Also sie spricht da auch nicht gerne drüber. Mhm. So. Muss man auch sehr vorsichtig rangehen. Es muss natürlich auch ein Mensch von sich aus und frei entscheiden, ob er diese Anzeige erstattet. Weil es geht ja vielleicht nicht nur um die Angst vor dem Täter, sondern auch um die Angst, sich mit der ganzen Situation wieder im Einzelnen auseinanderzusetzen. Ja. Daher ist die Atmosphäre einer Therapie nicht schlecht, dass man mit einem Psychologen das berät und dass man da irgendwann entscheidet, ja, jetzt bin ich stark genug, jetzt gehe ich raus. Ja. Also mehr als es klar zu sagen von deiner Seite aus. Kannst du eigentlich nicht machen. Okay. Du kannst sie, sie ist ja schon im Moment angeschlagen, seelisch genug. Du kannst sie ja nicht zwingen, zur Polizei zu gehen. Nee, das ist richtig, aber das ist schwierig. Ja. Also du kannst ja vielleicht nochmal in aller Ruhe mit ihr reden und ihr das klar machen, wie wichtig das ist. Dass dieser Mensch bestraft wird. Wenn er es einmal gemacht hat, macht das vielleicht auch ein zweites Mal. Das hat er ja nicht nur einmal gemacht. Das wisst ihr? Ja. Von wem? Das weiß ich von ihr und das weiß ich von ihren besten Freundinnen. Woher weiß sie das? Das habe ich auch schon gemacht. Okay, das können wir nicht weiter vertiefen. Ich habe das Gröbste von meiner Seite aus gesagt. Wir werden dich aber trotzdem gleich nochmal anrufen, lieber David. Ja. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, alles tschüss. Klar. Alles Gute, tschüss. In der Technik heute Nacht, ihr Lieben, Uwe Petersen. Und morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt